Ein Sprecher des Außenministeriums der DEVRK gab am 20. September einem Reporter der koreanischen zentralen Nachrichtenagentur Antworten im Zusammenhang damit, dass die USA gemeinsam mit ihren Anhängerstaaten die Verstärkung der selbstverteidigenden nuklearen Abschreckungsmittel durch die DEVRK kriminalisieren. Am 18. September, so sagte der Sprecher, verleumdete in New York der Außenminister der USA Kerry auf einem Dreiergespräch mit den Außenministern Japans und Südkoreas die Verstärkung der nuklearen Streitkräfte der DEVRK als Provokation und unvernünftige Handlung und befürwortete die unsinnige Denuklearisierung. Das ist eine räuberische Behauptung, die aus Schwarz-Weiß macht. Die nuklearen Streitkräfte der DEVRK sind das Schwert der Gerechtigkeit, das dazu dient, den über 50 Jahre dauernden atomaren Drohungen der USA ein Ende zu setzen und sowohl Souveränität und Existenzrecht der Republik als auch Frieden und Sicherheit Nordostasiens und der Welt zu schützen. Dass die USA hartnäckig die Verstärkung der Verteidigungskraft der DEVRK als eine Gefahr bezeichnen, ist nur ein Vorwand für die Rechtfertigung ihrer aggressiven Feindschaftspolitik gegen die DEVRK und ihrer Asienherrschaftsstrategie. Die Amerikaner reden, dass die DEVRK große Gunst gewinnen würde, wenn sie auf Kernwaffen verzichte. Aber das ist eine heimtückische List mit dem Ziel, durch die Entwaffnung der Republik die koreanische Halbinsel zu erobern und darüber hinaus ihre Weltherrschaft zu realisieren. Die USA haben mit offenen militärischen feindseligen Handlungen und nuklearen Drohungen gegen die DEVRK mit eigener Hand das Gerüst der gemeinsamen Erklärung vom 19. September zerbrochen und dadurch die juristische Grundlage und moralische Befugnis verloren, von der Republik die Befolgung der Vereinbarung zu verlangen. Da sie nun genau wissen, dass sie durch wirtschaftliche Sanktionen und militärische Drohungen die Republik nicht auf die Knie zwingen können, bringen sie sogar die sogenannte Menschenrechtsfrage auf die Tagesordnung und versuchen so, das Gesellschaftssystem der DEVRK umzustürzen. Das ist aber eine unerreichbare Illusion. Die Verstärkung der Tolkien-Sanktionen und Blockade gegen die DEVRK durch die USA und ihre Handlanger wird nur größeren Vergeltungswillen der Armee und Bevölkerung der Republik hervorrufen. Die DEVRK wird die entschiedenen Gegenmaßnahmen ihrer Art auf verschiedene Weise und ununterbrochen ergreifen und die USA dazu bringen, für ihr falsches Urteil und ihre skrupellosen Handlungen Reue zu empfinden.